DirectBeats.com. Bin ein Typ, bist ein Kleppe und der Typ, dieser Gangster, du hingegen bist so lächerlich, ein Führer von den Penner. Und was seid ihr nur für Männer, gib der Ticker von uns stolz. Doch dafür hab ich übers aus meiner so dicky Holz. Du kriegst was, klatsch an deine Zähne, was die krasse dein Leben. Warst du immer nur ein Junge und wenn's auch ein kleiner Pflege, so wie Tobi Schlegel in Sterne. Ist alle Menschen und ich werde euer Dasein in jedem Falle beenden. Diese Lüge, ist ein Kraft, ist eine wütende Macht. Sie macht euch zu einem Opfer, zu einem Zinn. Küssen Tag, wenn du fühlst, ist verkackst, dann ist es in meiner Hand. Und dann dauert es mal lange, ja, dann küsst du meinen Schwanz. Er kann. Hast du hier doch lange nix, verschwindet meine Stimme, weißt du was, warum ist, weil du hier mit darum kriegst, um dein kleines Hirn zu füttern. Lyric Very Dark kommt und sagt es eure Mütter. Wir sind wieder da, bringe dope und Scheiß, bringe dope und Lies, this is open mic. Außerdem ist es klar, dass die Ho weiß, wir sind OP nice, unser Flow beweist. Wir sind wieder da, bringe dope und Scheiß, bringe dope und Lies, this is open mic. Außerdem ist es klar, dass die Ho weiß, wir sind OP nice, unser Flow beweist. Oh, Schweine geritten, du auf einem weißen Pferd, doch willst du gegen mich fronten, verbrennst du dich, scheißer Herr. Das weiß ich sehr, doch auch wenn ich keinen Bock habe, ist es mir die Scheiße wert. Komm, ich ans Mike besiege ich Massengegner. Mit deinem Finger schnippst du wieder Poppen vom krassen Streber. Leichtfüßig auf die Beat wie Peter Pan, der Keks, ich lahm wie ne Keterbahn. Alle Rapper springen sich an, bald perfekt performen. Ich komm ans Mike zerfickt, flex ist nicht die Norm. Und sonst gibt es nichts zu vergessen. Abgesehen vom Rap bin ich durch die Welt in Turbulenzen. Und ich schütze deine Stadt, wie viel Host du da kennst. Ich im ganzen Land hab die Stromleitungen. Und scheinbar bist du jetzt überfordert. Doch willst du Scheiße quatschen, treffen wir uns am Corner. Wir sind wieder da. Dope Scheiß, bringe dope und Lies, this is open mic. Außerdem ist es klar, dass die Ho weiß, wir sind OP nice, unser Flow beweist, wir sind wieder da. Bringe dope Scheiß, bringe dope und Lies, this is open mic. Außerdem ist es klar, dass die Ho weiß, wir sind OP nice, unser Flow beweist, wir sind wieder da. Bringe dope Scheiß, bringe dope und Lies, this is open mic. Außerdem ist es klar, dass die Ho weiß, wir sind OP nice, unser Flow beweist, wir sind wieder da. Bringe dope Scheiß, bringe dope und Lies, this is open mic. Außerdem ist es klar, dass die Ho weiß, wir sind OP nice, unser Flow beweist.